Im Zusammenhang damit, dass die USA die Maßnahmen der Demokratischen Volksrepublik Korea zur Verstärkung der nuklearen Abschreckungskraft als Bedrohung bezeichnen und eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrates einberufen wollen, beantwortete ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK am 26. April die Fragen des Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Die USA, die im April den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat übernommen haben, haben vor, eine Sitzung des Sicherheitsrates über die Entnuklearisierung der TVRK einzuberufen. Hierbei ist es lächerlich, dass eben die USA, die in den letzten 2 Monaten unter Einsatz von allerlei nuklearen strategischen Vermögen in Südkorea die aggressiven gemeinsamen Militärübungen gegen die TVRK im bisher größten Umfang durchgeführt und die Lage der koreanischen Halbinsel an den Rand eines Atomkrieges getrieben haben, von der Bedrohung durch Nordkorea sprechen und ein Theater inszenieren. Die Atomstreitkräfte der TVRK sind durchaus ein Schwert der Gerechtigkeit und eine zuverlässige Kriegsabschreckungskraft, was vor der Bedrohung durch die USA mit Atomkrieg die Souveränität und Würde des Landes und den Frieden der Welt schützt. Die Maßnahmen der TVRK zur Verstärkung der nuklearen Abschreckungskraft sind die Ausübung des legitimen Selbstschutzrechts nach der UNO-Charta und dem Völkerrecht, was niemand problematisieren darf. Die Regierung der TVRK klagte bereits mehrmals beim UNO-Sicherheitsrat gegen die provokatorischen und aggressiven groß angelegten gemeinsamen Militärübungen an, die als ein konzentrischer Ausdruck der feindseligen Korea-Politik der USA und ihrer nuklearen Drohung und Erpressung gelten, die die TVRK zum Atomwaffenbesitz veranlasst haben. Doch der Sicherheitsrat ließ jedes Mal die Anklage der TVRK außer Acht, verabschiedete ohne völkerrechtliche Grundlage die Resolution für das Verbot der Selbstschutzmaßnahmen der TVRK und verhängt gegen diese die Sanktionen. Auch das UNO-Sekretariat schweigt über den gerechten und rationellen Vorschlag der TVRK dazu, ein internationales Forum der Juristen für die Klärung der juristischen Grundlage der Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates zu organisieren. Ernsthaft ist es dabei, dass der UNO-Sicherheitsrat solche Fälle, dass ein Mitgliedstaat des Ständigen Rates, der im UNO-Sicherheitsrat das Vetorecht ausübt, mit Atomwaffen die anderen Länder bedroht, die Länder ohne Atomwaffen mit Raketen angreift und dass seine Verbündeten, die Spionage-Satellitenstaaten oder die Raketen schießen, nicht in Frage stellt. Die USA haben keine moralische Befugnis, die UN-Mitgliedstaaten zur Erfüllung dieser angeblichen Resolution des UNO-Sicherheitsrates zu zwingen, und die UN-Mitgliedstaaten sind moralisch nicht dazu verpflichtet, solche unfaire und ungerechte Resolutionen zu erfüllen. Falls künftig ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel ausbricht, egal wer zuerst angegriffen hat, werden die USA, die ständig eine feindselige Korea-Politik betrieben und mit vielen strategischen atomaren Kriegs- und Spezialoperationsmitteln die TVRK provoziert haben, volle Verantwortung dafür tragen. Auch der UNO-Sicherheitsrat, der sich den USA angeschlossen hat, wird sich der Verantwortung nicht entziehen können.